ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Es ist der Donnerstag vor den Feiertagen und wir wollen Ihnen einen ganz besonderen Kriminalhörspielschatz ins Osternest legen. Ach, sowas wollte ich immer mal sagen. Ein bisschen schleimig, sehr altbacken, sehr kitschig, gebe ich zu, aber von Herzen. Wir grüßen alle unsere Hörer. Jawohl, kein Mucks. Alle neuen ARD-Kulturwellen präsentieren diesen Krimi-Podcast. Und aus welcher stammt unser Hörspiel? Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit seinem dritten Programm. Im Hörspielstudio senden wir heute in einer stereophonen Aufnahme einen Krimi am Samstag. So nannte der WDR über Jahrzehnte seinen wöchentlichen Radiotermin für die Freunde der Hörspielspannung. WDR 3. So klang das Pausenzeichen von WDR 3 in den 80er Jahren und danach kam meist schon die Einleitung. Der Krimi am Samstag lief zu dieser Zeit übrigens immer am Vormittag und ich meine mich zu erinnern, es wäre 11.05 Uhr gewesen. Man brachte Woche für Woche meist in sich geschlossene Hörspiele, eine Mischung aus neuen Eigenproduktionen und Übernahmen aus anderen ARD-Sendern. Auch Klassiker wie Paul Temple liefen im Krimi am Samstag und im Dezember kam im Grunde immer die Sherlock-Holmes-Folge Die Weihnachtsgans aus dem Bayerischen Rundfunk. Am 12. Mai 1984 lief aber ein waschechter Krimi am Samstag aus dem WDR, knapp eine Stunde lang. Er hieß Mord ohne Gewalt. Ich sage nur, dass ich genauso im Dunkeln tappe wie Sie, Inspektor. Ich weiß es nicht. Das ist die Hauptfigur der Geschichte. Praxis, Dr. Gilbert. Dr. David Gilbert bekommt ein Problem. Seine Sekretärin Miss Jarvis kennt seine pikanten Geheimnisse. Wenn die Geschichte auch nur andeutungsweise rauskommen sollte, ich wäre erledigt. Und diese Miss Jarvis entwickelt sich zu einer handfesten Erpresserin. David muss handeln. Der Schauspieler Gerd Baltus spielt diesen Dr. Gilbert. Und Baltus war ein sehr gefragter Darsteller. Er war im Grunde überall dabei. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir und möchte nach Hause. In mehr als 400 Funkhörspielen, in Fernsehkrimiserien und Fernsehfamilienserien, im Traumschiff, im Kommissar, in der Schwarzwaldklinik, in Mit Leib und Seele, unser Lehrer Dr. Specht, Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben, Ein Bayer auf Rügen, Ein Fall für zwei oder Liebling Kreuzberg. 1984, also im Jahr der Ursendung von Mord ohne Gewalt, spielte Gerd Baltus Hauptrollen als Gartenmöbelverkäufer in Die Lehmanns, kurz darauf als tölpelhafter Kellner in Wartesaal zum kleinen Glück. Das waren Sitcoms aus einer Zeit, als man sie noch nicht so nannte. Und natürlich war Baltus immer und immer wieder in einer Krimiserie zu Gast. Herr Derrick, wie schön Sie zu sehen. Worum geht's? Natürlich bei Derrick. ZDF, Freitagabend, 20.15 Uhr. 281 Folgen liefen seit den 70ern. Und Gerd Baltus passte perfekt. 9-mal war er dabei. Natürlich stets als wer anders. Aber Baltus hätte im Grunde in jeder Folge mitspielen können. Denn immer wurde ein leicht tapsiger, entrückter, uneindeutiger Typ mit runder Brille und Seitenscheitel gebraucht, der in Not geriet. Ich untersuche immer noch den Mord an Neon Pförtner. Sie wissen, dass das mir gegolten hat. In dieser Folge von 1994 ist Baltus wieder so schön verzweifelt. Ich sollte umgebracht werden. Die Serie Derrick war ein Westentaschendrama. Jede Folge zeigte Menschen in Hilflosigkeit oder mit Hang zum Wahnsinn. Die Figuren interagierten kaum, sondern legten ihr Wesen beschämt zutage. Was halten Sie von mir? Ich möchte, dass Sie mir diese Frage beantworten. Alles bestand aus Misstrauen und Unverständnis. Dann denken Sie auch daran, dass der Mörder sein Ziel noch nicht erreicht hat. Derrick zeigte eine Welt, die sich Witz und Ironie nicht im Ansatz vorstellen konnte. Die Serie war trübsinnig, oft kitschig, aber ungemein erfolgreich. Das kann auch an Gerd Baltus gelegen haben, von dem man einfach nicht weggucken konnte. Überhaupt passte sein Spiel gerade in den vielen ZDF-Freitagskrimis der 80er und 90er Jahre zum hoffnungslosen Ambiente der Kulisse. Er starkste manchmal so verloren herum, als hätte er vor jeder zu drehenden Szene irgendjemanden vom Filmteam gebeten, ihn nochmal kräftig zu beleidigen, damit er in die nötige miese Stimmung verfällt, die seine Figuren brauchten. Und was die Dinge zusätzlich kompliziert, ist die Tatsache, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die ihr Geld damit verdienen, etwas darzustellen, was sie nicht sind. Möglicherweise misstraute Baltus der Schauspielerei sogar, eben weil er nicht der Typ war, der sein Können zur Schau stellte. Er verschmolz mit seinen vom Vater verstoßenen, von der Ehefrau belächelten Fernsehfiguren. Im wahren Leben ging Gerd Baltus über keinen roten Teppich, in keine Talkshow und gab nur wenige Interviews. Hören Sie nun ein Kriminalstück von Michael Brett, Der Schlüssel. Ich habe trotzdem was rausgekriegt. Gerd Baltus war Jahrgang 1932. Seit Ende der 50er Jahre wirkte er in Funkhörspielen mit. Ich habe meinen Schlüssel verloren. Den Schlüssel zum Haupteingang unserer Firma. Ich gebe zu, das war dumm von mir. Das ist er, 1962, sein zweiter Radiokrimi und seine erste Hauptrolle. Ein kleiner Angestellter muss einen Schlüsselverlust erklären und ist plötzlich Hauptverdächtiger eines Verbrechens. Jetzt Schluss mit der ganzen Geschichte. Ich glaube, du verbirgst etwas Unsinn. Von mir. Doch, ich spüre es. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich in der Lage wäre, einen Mord zu begehen. Schon hier ringt Baltus Figur um ihre Würde. Ein paar Jahre später ist er in dieser großen Radiokrimiserie zu Gast. Mr. Temple, man liest so viel über diesen geheimnisvollen Alex. Sag mal, stimmt das, was der London Graphic schreibt? Was schreibt denn der London Graphic? Sir Graham Forbes habe sich entschlossen, Paul Temple zu Hilfe zu rufen. Das ist Paul Temple und der Fall Alex von 1967. Ein Straßenfeger in 8 Folgen. Es sprachen Paul Klinger, Margot Leonhardt, Gerd Baltus, Marianne Kielau, Herbert Stass, Ernst H. Hilbig, Peter Musbacher und Franz Josef Steffens. Ein super Hörspiel mit Top-Besetzung. Gerd Baltus war in der obersten Riege der Funkschauspieler angekommen. Und natürlich ist seine Figur wieder in Bedrängnis. Jede Nacht, wo immer ich hingehe, folgt mir jemand. Ich fühle es, ich merke es. Dieser Mr. Latham hat scheinbar eine Stalkerin. Als Paul Temple hier, Paul Klinger. Sie folgt mir wieder. Ich dachte, ich sehe Gespenster. Ich konnte es einfach nicht glauben. Sie haben aber nie mit diesem Mädchen gesprochen. Das ist ja das Unheimliche. Plötzlich ist sie verschwunden. Sie ist da und im nächsten Moment wieder weg. Vom Erdboden verschluckt. Ein Krimi-Puzzle mit vielen verdächtigen und rätselhaften Spuren. Ein WDR-Radioklassiker, den man dringend einmal gehört haben sollte. Interessiert Sie der Fall, Alex? Ja, eigentlich schon. Sehr gut. Ein Jahr später, 1968, ist Baltus schon wieder in einer prominenten Serie dabei. Bitte, Musgrave, nimm noch Platz. Danke, Holmes. Zu Gast bei Sherlock Holmes. Die Polizei war bisher völlig außerstande, die Vorkommnisse aufzuklären. Ich stehe dir ganz zur Verfügung. Peter Pasetti als Detektiv Holmes in der langjährigen Serie aus dem Bayerischen Rundfunk. Gerd Baltus ist in einer Folge ein Klient, der seinen Butler vermisst. Branden war weg. Wir suchten natürlich vom Keller bis zum Dachstuhl alles ab, fanden aber keine Spur von ihm. Eine feine Adaption nach einer Originalgeschichte von Arthur Conan Doyle. Du bist meine letzte Hoffnung, Holmes. Auch an Radiokrimireihen wie Gestatten, mein Name ist Cox, Inspektor Hornley oder den Fällen des Rabbi Small war Gerd Baltus beteiligt. Seit den 70er Jahren spielte er immer weniger Theater und nahm dafür Rollen beim Fernsehen an. Zu 90% seien es immer diese verdrückten Typen. So hat Baltus es mal gesagt und Zitat weiter, wenn einer mit diesen anderen 10% kommt, greife ich immer sofort zu, damit ich auch mal was anderes spiele. Ich bin Kriminalinspektor Settler von Scotland Yard. In den Studio 13 Krimis aus Stuttgart ist Baltus oft zu Gast. Hier 1973 mal als Kommissar. Die Fragen stelle ich lieber selbst, Wachmeister. Noch häufiger aber war er im Krimi am Samstag aus Köln besetzt worden. Und so einer kommt jetzt. Mord ohne Gewalt von Ray Shirley mit Anke Tegtmeier, Veronika Bayer, Edgar Ott, Werner Eichhorn, Gisela Claudius und eben Gerd Baltus. Die Regie führt Hein Brühl und die Eröffnungsmusik ist, sagen wir mal, interessant gewählt. Herein! Ich habe gewartet, bis ich ganz sicher war, dass du allein bist. Das ist aber eine Überraschung. Schock wäre das bessere Wort. Du bist ja ganz blass geworden. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen abweisend erscheine, aber wir haben doch gesagt, Nina. Ich weiß, was wir gesagt haben. Adieu und alles Gute. Ein sauberes, glattes Ende für unsere kleine Affäre. Mehr war es ja nicht. Eine Sommerlaune. Nina, wir brauchen keine Obduktion der Geschichte. Es war schön, solange sie dauerte. Und wir wussten beide, dass sie nicht ewig dauern würde. Also haben wir Schluss gemacht und fertig. Alles nett und zivilisiert. Nur, dass es nicht so nett und zivilisiert geblieben ist. Für mich jedenfalls nicht. Was soll das heißen? Dein Mann? Hat er... Nein. Mit Joe hat es nichts zu tun. Noch nicht, jedenfalls. Ja, wenn es sich nicht um deinen Mann handelt, was ist es dann? Offensichtlich hat sie bei dir noch nicht angefangen. Sie? Bei mir angefangen? Komm zur Sache, Nina. Ich weiß nicht, wovon du redest, verdammt nochmal. Ich rede von deiner Vorzimmerdame, deiner tüchtigen Miss Jarvis. Sie erpresst mich. Ich erpresst dich? Sie droht, alles meinem Mann zu erzählen, David. Großer Gott, Miss Jarvis. Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht das letzte Opfer bin. Wie viel? Wie viel hat sie von dir verlangt? 2 Riesen. Du hast gezahlt? Natürlich habe ich gezahlt. Was zum Teufel blieb mir sonst übrig? Ich musste zahlen. Aber wenn sie immer mehr verlangt, muss ich es irgendwann Joe sagen. Ach, bitte gib mir auch eine. Bitte. Dich hat sie also noch nicht bedroht? Nein, noch nicht, aber nach dem, was du mir gerade erzählst, habe ich den starken Verdacht, dass es nicht mehr lange dauert. Und du wirst bestimmt der Nächste sein. Tja, heute Abend hat sie 2 Termine abgesagt, ohne mich überhaupt zu fragen. Sie habe ein Zuhause, das sie erwartet. Charmant. Dir ist doch klar, in meiner Position, das Arzt-Patienten-Verhältnis, wenn die Geschichte auch nur andeutungsweise rauskommen sollte, ich wäre erledigt. Oh Gott. Da sitzen wir wirklich in der Klemme. Und ich dachte, wir wären so diskret gewesen. Nicht diskret genug, offenbar. Sie muss uns das eine Mal gefolgt sein, als wir ins Hotel gegangen sind. Was sollen wir bloß machen, David? Für mich könnte das alles zu keinem schlimmeren Zeitpunkt kommen. Ja, für mich ist es immer gleich schlimm. Ja, das kann ich mir denken. Aber Joe... Aber was ist mit Joe? Ihm liegt doch so sehr an dieser Auszeichnung. Was für eine Auszeichnung? Dem Sir Joseph. Du kannst dir vorstellen, auch nur ein Hauch von Skandal jetzt. Und er dreht durch. Sir Joseph, ich wünschte, das wäre alles, was ich zu verlieren habe. Er kann absolut skrupellos sein, wenn ihm irgendetwas oder irgendjemand im Weg steht. Soll das heißen, dass sie hier gleich mit dem Gewehr aufkreuzt? Der empörte Ehemann, Peng Peng? Mach dich nur darüber lustig. Du kennst ihn nicht. Das ist wahr. Leider kenne ich nur seine Frau. Das ist nicht nett, David. Entschuldigung, das hat mich völlig fertig gemacht. Das ist ja ein Wahnsinnsschock. Du musstest es erfahren. Schon um dich zu warnen. Tja. Ja, so wird es wohl sein. Ich war verzweifelt. Ich musste mich einfach jemandem anvertrauen. Was sollen wir tun, David? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Selbst wenn sie faktisch nichts beweisen kann, die bloße Andeutung eines Sexskandals, das ist das gefundene Fressen für eine Regenbogenpresse. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Renommierter Arzt und Ehefrau eines Geschäftsmannes in gemeinsamem Liebesnest. Ich bin hergekommen, damit du mir hilfst. Ich will nicht noch mehr gequält werden. Oh Gott, ich könnte sie umbringen. Nein, das könntest du nicht, Nina. Also hör auf, melodramatisch zu sein. Es gibt nur eins, woran die Presse sich noch mehr delektiert als an einem pikanten Sexskandal. Das ist ein pikanter Mord in Verbindung mit Sex. Ich nehme doch nicht alles so verdammt wörtlich, David. Ich hab's nicht so gemeint. fällt dir nichts ein, was wir tun können. Etwas Konstruktives. Tja, ich kann nur versuchen, der Frau einzubläuen, dass Erpressung ein Verbrechen ist. Ihr die Mindeststrafe dafür unter die Nase zu reiben. 14 Jahre Gefängnis, glaube ich. Ich muss alles tun, um ihr einen solchen Schrecken einzujagen, dass sie sich vor Angst in die Hose macht. Viel Glück. Ich fürchte, die Dame lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Hast du einen besseren Vorschlag? Noch eine Tasse Kaffee, Davy? Nein, danke. Willst du denn gar nicht frühstücken? Du hast kaum was angerührt. Ich habe keinen Hunger, Jim. Aber du musst etwas essen, Davy. Mach kein Theater, Jim. Ich hab dir gesagt, ich mach nicht. Na ja, schon gut, Liebe. Deswegen brauchst du doch nicht zu brüllen. Na, Entschuldigung. Ich trinke noch eine Tasse. Du machst dir wegen irgendetwas Sorgen. Ach, ich mach mir überhaupt keine Sorgen. Es ist bloß 8:30 an einem verregneten Septembermorgen. In ein paar Minuten kämpfe ich mich durch das übliche Verkehrsgewühl in die Stadt. Deshalb. Ja, schon gut. Ich höre schon auf. Trink deinen Kaffee, ehe er kalt wird. Ja. Ich wünsche, du wärst nicht so verdammt nachsichtig mit mir. Ich krieg dann immer Schuldgefühle. Du und Schuldgefühle, das ist wohl ein Witz. Und weshalb solltest du Schuldgefühle haben? Wenn du heute Morgen ein bisschen wetterfühlig bist, na ja. Wir sind doch alle heutzutage ein bisschen von solchen Stimmungen abhängig. Ja, wahrscheinlich ja. Also, ab in die Tretmühle. Bin schon weg. Fahr vorsichtig, Davy. Hm? So schön glatt rasiert. Ja, tschüss. Glatt wie ein Kinderpopo. Miss Jarvis, ich möchte Sie kurz sprechen. Jetzt? Jetzt. Also, bitte. Ja, Doktor? Sie nehmen besser Platz, Miss Jarvis. Es kann länger dauern. Ich muss ein paar Krankenberichte fertig machen. Die können einen Augenblick warten. Wie Sie wünschen. Bitte. Danke. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden, Miss Jarvis. Ich komme direkt zur Sache. Ich weiß nicht, ob Sie sich der Tatsache bewusst sind, aber je eher Sie sich darüber im Klaren sind, desto besser. Erpressung ist ein Verbrechen. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, Doktor. Sie können sich Ihre Predigt sparen. Natürlich weiß ich, dass Erpressung ein Verbrechen ist. Es gibt jedoch eine wesentliche Einschränkung. Und die wäre? Ein Hintertürchen für den Erpresser, könnte man sagen. Man muss zuerst gerichtliche Schritte unternehmen und gewöhnlich sind die Beteiligten nicht besonders scharf darauf. Wollen Sie mehr drohen, Miss Jarvis? Wenn Sie darin eine Drohung sehen, bestätigt das nur meinen Standpunkt, oder? Machen Sie nur, Doktor. Gehen Sie gerichtlich gegen mich vor. Sie und die betreffende Dame. Sie werden schon sehen, wie weit Sie damit kommen. Ich vermute, es fügt Ihnen mehr Schaden zu als ihr. Die Ärztekammer würde das gar nicht gern sehen, da bin ich mir sicher. Wenn Sie meinen... Da gibt's gar kein Wenn, Dr. Gilbert. Offensichtlich hat Mrs. Barrows Ihnen alles erzählt. Ich wusste, das ist nur eine Frage der Zeit. Sie hat mir dadurch nur Steine aus dem Weg geräumt. Was soll das nun wieder heißen? Oh, das bedeutet mehreres. Erstens, falls Sie mit dem Gedanken spielen, mich zu feuern, vergessen Sie ihn. Ich habe vor, hier so lange zu bleiben, wie es mir passt. Und zweitens, aber darauf sind Sie sicher schon selbst gekommen, Doktor. Nein, reden Sie weiter. Ich will es einmal so ausdrücken. Ich hätte gern eine Gehaltserhöhung. Sagen wir 500 Pfund für den Augenblick. Nicht offiziell natürlich. Das Finanzamt muss nichts davon mitbekommen. Kein Scheck. Gutes, altmodisches Bargeld. Sie sind verrückt. Total verrückt. Verrückt? Ich? Ich bin nicht verrückt, Doktor. Ich tue nur das, was 9/10 der Welt tut. Ich kümmere mich um das, was zählt. Mein Leben war nicht leicht. Ich musste verdammt hart arbeiten. mich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen. Mein bisschen Bildung habe ich mühsam in Abendschulen aufgegabelt. Kein bequemer Weg, kann ich Ihnen sagen. Während Sie mit Ihrer höheren Schulbildung und beruflichen Qualifikation, Sie waren fürs Leben ausgerüstet. Und dieses männermordende Weibsstück Nina Barros, mit einem reichen Mann verheiratet, die hat's geschafft. Und trotzdem konnte sie es nicht lassen und musste sie auch noch einwickeln. Sie nicht sofort den Mund halten. Ich den Mund halten? Warum sollte ich? Wie ich schon sagte, wenn die Ärztekammer von ihrer kleinen Eskapade hören sollte, ach du meine Güte. Und wenn der betrogene Gatte es rauskriegt. Aber ich brauche Ihnen das nicht auszumalen, oder? Ich bezweifle auch, dass Ihre verehrte Frau Gemahlin... Raus mit Ihnen! Gemahlin, hören jawohl! Sie. Verschwinden Sie, ehe ich... Ehe was, Doktor? Sie wollen doch nicht etwa handgreiflich werden. Ein letztes Wort. Erzählen Sie mir nicht, Sie könnten es sich nicht leisten. Ich habe Ihre Kontoauszüge gesehen. Und machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde Ihnen nicht den Hahn abdrehen. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Raus hier! Ich gehe wieder an meine Schreibmaschine. Wenn Sie noch mehr zu diktieren haben, klingeln Sie nur. Wie immer. Ja, ich glaube, ich mache jetzt auch Feierabend. Dr. Gilbert nehme ich an. Die Tür war offen, da bin ich einfach reingekommen. Wenn Sie einen Termin ausmachen möchten, meine Sekretärin ist schon fort, aber... Da habe ich verdammt drauf geachtet, ehe ich mich hier präsentierte. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie aufhörten, so geheimnisvoll zu tun und stattdessen zur Sache kämen. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir und möchte nach Hause. Sie haben nichts dagegen, wenn ich mich setze? Danke. Weshalb sind Sie hier? Joe Burrows ist mein Name. Kommt Ihnen das bekannt vor? Joe Burrows. Richtig, Dr. Gilbert. Der Ehemann von Nina Burrows. Gott, Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. Warum bedienen Sie sich nicht, ne? Ja. Was ist mit Ihnen? Whisky, einen kleinen. Nehmen Sie was dazu. Ein Schuss Wasser. War ein tüchtiger Schrecken, was? Danke. Nun, Mr. Barros, was kann ich für Sie tun? Ich nehme an, Sie denken an Scheidung. Nennen mich als Mitschuldigen. Scheidung. Mitschuldiger. Lieber Gott, Mann, das hätte ich schon vor Jahren haben können, wenn ich das gewollt hätte. Weiß Nina, dass Sie wissen, ich meine, die Sache mit uns, meine ich. Na klar weiß sie. Sie weiß aber nicht, dass ich sie hier besuche. Je weniger Leute das wissen, desto besser für uns beide. Offen gesagt, ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Barros. Nennen Sie mich Joe. Joe, wenn Sie nicht als gekränkter Ehemann hier sind... Von wegen gekränkter Ehemann. Über euch beide wusste ich schon vor Monaten Bescheid. Ich habe es mir immer zur Aufgabe gemacht, ein Auge auf Nina zu halten, wegen der Indiskretion. Und als herauskam, dass Sie Arzt sind, sagte ich mir, so weit, so gut, das Arzt-Patienten-Verhältnis, Ethik und das alles. Die Affäre verursacht mir keine schlaflosen Nächte, die muss ja geheim gehalten werden. Dachte ich jedenfalls. Sie sind ganz schön zynisch, Mr. Barros. Joe, Mann, Joe. Schauen Sie doch, Joe. Tja, manche Leute nennen das vielleicht so. Für mich heißt das nur, mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Ich verstehe. Das frage ich nicht. Sehen Sie, Doktor, Nina und ich machen uns einen Dreck auseinander. Es ist Jahre her, dass bei uns im Bett was Spannendes lief. Aber, und jetzt werden Sie mich wieder zynisch nennen, aber ich bin ein einfacher Mann und spreche offen mit Ihnen. Sie ist die beste gesellschaftliche Aktie, die ich habe. Und die möchte ich behalten. Sie ist das einzige Kind des alten Sir Romney Halifax, wissen Sie? Hat die beste Erziehung, die man für Geld kriegen kann. Kennt alle richtigen Leute. Ist eine perfekte Gastgeberin. Kurz, eine richtige Lady. Und bald ist sie vielleicht genau das. Lady Nina Burroughs, Ehefrau von Sir Joseph Burroughs. Wie kommt das bei Ihnen an, hä? Aha. Ich sehe, Sie haben kapiert. Die Neujahrsliste der Ehrung wird in knapp 4 Wochen veröffentlicht. Und ich weiß zufällig ganz genau, dass meine Wenigkeit darin auftaucht. Gratuliere. Wissen Sie jetzt, warum ich hier bin und Ihnen all das erzähle? Nein. Zwischen Nina und mir ist alles vorbei, das wissen Sie. Bestimmt wissen Sie das. Nicht ganz vorbei, Doktor. Nicht ganz. Da ist immer noch eine kleine Angelegenheit. Die Erpressung. Sie wollen sagen, Sie wissen? Endlich haben Sie es kapiert. Genau das will ich sagen. Ihre Vorzimmerdame, dieses Miststück, hat sich an Nina gehängt, ihr gedroht, mir alles zu erzählen. Das war ja von Anfang an ein Witz. Hat sie sie auch zur Ader gelassen oder nicht? Das können Sie laut sagen. Clever. Verdammt clever. Ich hätte es wissen sollen. Die Forderungen an Nina sind gestiegen, seit sie vor 6 Monaten damit angefangen hat. Ihre Forderungen an mich hat sie ebenfalls erhöht. So wie das läuft, weiß ich nicht, wie lange ich Ihnen noch nachkommen kann. Sie können sicher sein, das schert dir einen Dreck. Ich habe beobachtet, wie sie weggegangen ist. Ist Ihnen der Mantel aufgefallen, den sie anhatte? Nein. Mink, mein Lieber. Echter Mink. Felle von der besten Qualität. Muss auf den Pfennig genau 3000 Pfund gekostet haben. Ich weiß, es war in dem Geschäft tätig. Naja, unsere kleine Erpresserin entwickelt einen äußerst teuren Geschmack. Sie wissen, dass sie ihren Weihnachtsurlaub in der Schweiz verbringt? Ja, ich weiß. 3 Wochen. Und ich wette, sie hat nicht um Urlaub gebeten. Ich wette, Sie haben erst davon erfahren, als alles gebucht war. Ja, stimmt. Aber woher wissen Sie, dass sie wegfährt? In den letzten 3 Monaten habe ich unsere kleine Erpresserin beschattet, wie die Polizei sagen würde. Oh ja, sie hat keine Bewegung gemacht, ohne dass meine Wenigkeit es nicht gewusst hätte. Sie ist sozusagen bei Joe Burroughs unter Mikroskop. Und eine wichtige Sache habe ich herausgefunden, bei der ich einhaken will. Ja, und? Das Miststück ist gierig. Gieriger, als ihr gut tut. Also, meinen Sie nicht, wir sollten was unternehmen? Ja, was können wir tun? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber meine Zahlungskraft ist erschöpft. Ich bin Geschäftsmann, habe mich aus eigener Kraft hochgearbeitet und schäme mich nicht, das zuzugeben. Ich bin ein ehrgeiziger Mann und schäme mich nicht, auch das zuzugeben. Ich habe verdammt hart gearbeitet, um das zu erreichen, was ich heute habe. Und für mein Geld hätte ich gern einen entsprechenden Gegenwert. Deshalb lasse ich mich nicht von einem skrupellosen kleinen Miststück von Erpresserin ausnehmen. Das geht mir gegen den Strich. Aber was wollen Sie dagegen unternehmen? Sie hat uns fest in ihrer Hand. Ich beabsichtige, dem ein Ende zu machen. Na, indem wir sie vor Gericht bringen und sie als Erpresserin bloßstellen? Vor Gericht? Gottes Willen, nein. Mein Plan ist viel einfacher, viel weniger kompliziert. Absolut idiotensicher. Nein, erzählen Sie davon. Noch was zu trinken? Nein, danke. Der Arzt hat es mir verboten. Oh, doch nichts Ernstes, hoffe ich. Nicht, wenn ich aufpasse, und das tue ich. Das ist gut für Sie. Ich wünschte, ich könnte das von einem meinen Patienten sagen. Aber nun, was ist mit Ihrem Plan? Haben Sie schon mal daran gedacht, sich Ihrer zu entledigen? Sich Ihrer zu entledigen? Worauf wollen Sie hinaus? Sie loswerden. Ein für alle Mal. Aber Mord? Sie können nicht ernsthaft an Mord denken. Das kommt natürlich nicht in Frage. Mord ist so ein, wie soll ich sagen, der Begriff ist so von Gefühlen aufgeladen. Nein, ich versichere Ihnen, es wird kein Mord sein. Jedenfalls wird es nicht wie Mord aussehen. Keine Waffen, kein Gift, kein Glück. Um die Wahrheit zu sagen, überhaupt keine Gewalt. Sie sind verrückt, Mann. Total verrückt. Nein, ich bin nicht verrückt. Ich habe in meinem Leben noch keinen klareren Kopf gehabt. Das ist doch egal, wie Sie das nennen. Sie loswerden, sich Ihrer entledigen. Es bleibt Mord. Ich habe befürchtet, dass Sie es so auffassen würden. Aber machen Sie sich keine Gedanken. Ich bitte Sie nicht um Hilfe. Je weniger Sie wissen, desto besser. Eigentlich habe ich das Gefühl, Ihnen schon zu viel gesagt zu haben. Ich will kein Wort mehr davon hören, Mr. Burroughs. Joe, ich kann nicht glauben, dass Sie das ernst meinen. Das tun Sie doch nicht, oder? Sie kennen mich nicht, Doktor. Sonst wäre Ihnen eins klar. Ich würde noch nicht einmal mit einem einzigen Gedanken daran meine Zeit verschwenden, wenn ich es nicht ernst meinte. Dieses Miststück macht sich ein schönes Leben und nimmt uns aus. Ich lasse es nicht zu, dass sie mit ihren Drohungen die Arbeit eines Lebens sabotiert, zunichte macht. Nein, da hat sie sich den Falschen ausgesucht. Ich heiße nicht umsonst Joe Burroughs. Ihr lebt und lebt, wie man so sagt. Darf ich nun hereinkommen? Sagen Sie mir erst, weshalb Sie gekommen sind. Hören Sie, Miss Jarvis, was ich Ihnen zu sagen habe, ist privat und vertraulich. Ich kann nicht hier im Treppenhaus stehen und mit Ihnen reden. Ich habe Ihnen möglicherweise einen interessanten Vorschlag zu machen. Ist das ein Trick? Wenn Sie hören, was ich Ihnen zu sagen habe, denken Sie sicher anders. Also meinetwegen. Aber fassen Sie sich kurz. Bitte. Danke. Ah, schöne Wohnung haben Sie, Miss Jarvis. Beinahe luxuriös, wie man so sagt. Ich bin sicher, Sie sind nicht gekommen, um Komplimente über meine Möbel und Teppiche zu verteilen, Mr. Burroughs. Es ist 10 Uhr durch und wie Sie sehen, bin ich beschäftigt. Oh, tatsächlich. Sie packen gerade für den Weihnachtsurlaub, nicht? Woher wissen Sie das? Nun, Miss Jarvis, ich bin Geschäftsmann. Und da ich Ihnen in den vergangenen 6 Monaten ganz beachtliche Summen gezahlt habe, möchte ich gerne wissen, in was ich investiert habe. Wollen wir es einmal so ausdrücken. Aha, offensichtlich hat sie es Ihnen erzählt. Ich komme gleich zum Kern der Sache. Kurzum, der Doktor und ich würden Ihnen gerne eine Pauschalsumme zahlen, eine sehr beträchtliche. Und dann wäre Feierabend. Nein, danke. Mir geht es ganz gut, so wie es ist. Wenn es alles ist, Mr. Burroughs... Sie mögen im Augenblick ganz glücklich sein, Miss Jarvis. Aber Sie müssen sich darüber klar werden, dass das nicht ewig so weitergeht. Sie schlachten die Gans, die die goldenen Eier legt. Es wird kein einziges goldenes Ei übrig bleiben. Ja, darüber zerbreche ich mir den Kopf, wenn und falls es soweit kommt. Also dann, guten Abend, Mr. Burroughs. Wir dachten daran, Ihnen eine Barabfindung. Abfindung, wohlgemerkt. Von 100.000 Pfund zu zahlen. 100.000 Pfund? Sie haben richtig gehört. Wenn Sie einwilligen, sorgen wir dafür, dass diese Summe auf ein Nummernkonto in Zürich eingezahlt wird. Sie fliegen morgen dorthin, richtig? Richtig. Und wenn Sie unsere vorbereitete Vollmacht vorlegen, ist alles unterschrieben, hinterlegt und besiegelt, wie man so sagt. Ich will ganz offen zu Ihnen sein, Miss Jarvis. Was mich betrifft, ist es entweder das oder nichts. Wenn Sie Lust haben, können Sie über mich und meine Frau alles ausplaudern. Es wird mir keinen Spaß machen, aber mit der Zeit werden wir darüber hinwegkommen. Dr. Gilbert wird es natürlich ruinieren, das wissen Sie. Und für Sie selbst wird der Himmel auch nicht voller Geigen hängen. Aber das ist Ihnen ja auch klar. 100.000 Pfund, sagten Sie. Ich weiß, dass Sie was auf der hohen Kante haben. Aber Dr. Gilbert, wie will der das Geld auftreiben? Ich nehme an, Sie machen 50-50. Seine Frau hat wertvollen Landbesitz in Schottland, den wirft er auf den Markt. Hat er übrigens schon getan. Na, was ist? Ich denke darüber nach. Denken Sie darüber nach, wenn Sie morgen auf dem Flug nach Zürich sind und die ganze Transaktion an Ort und Stelle geregelt werden kann. Sie sind Geschäftsfrau, Miss Jarvis. Sie wissen besser als die meisten, dass so ein Handel Ihnen ein angenehmes Leben garantieren kann. Woher weiß ich... Für Sie ist das eine verdammt gute Sache. Woher weiß ich, dass es kein Trick ist? Irgendwie habe ich das Gefühl... Trick? Oh Gott. Was für ein Trick könnte das schon sein, um Himmels Willen? Wenn es ein Trick ist, fliegt er auf, sobald Sie in Zürich eintreffen. In weniger als 24 Stunden. Sie würden nur versuchen, noch mehr aus uns rauszuholen. Weshalb sollten wir es also darauf anlegen, sie reinzulegen? Ja, das leuchtet mir ein. Aber es muss eine endgültige Regelung sein. Einverstanden. Ich habe kapiert. Gut, ich nehme an. Da ist jedoch noch eins. Aha, jetzt kommt's. Was ist es? Eine simple Bitte, Dr. Gilbert zuliebe. Raus damit. Sie schreiben eine kurze Nachricht. Jetzt. Und sagen, dass Sie Ihre Stelle kündigen. Das ist alles. Das mache ich nur zu gern. Ich werfe Sie morgen in den Briefkasten. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, warte ich, während Sie schreiben. Wie Sie wollen. Ich weiß zwar nicht, warum Sie mir nicht trauen, aber wenn es weiter nichts ist... Haben Sie einen Stift? Ja, hier. Hier, das sollte ausreichen. Darf ich? Danke. Sehr geehrter Dr. Gilbert, ich möchte hiermit meine Kündigung aussprechen, da ich beabsichtige, einen langen Urlaub anzutreten. Ich hoffe, Ihnen nicht allzu viele Unannehmlichkeiten zu verursachen. Ein netter Zug. Sie haben Sinn für Humor, Miss Jarvis. Wenn Sie mir nun die Nummer des Schweizer Bankkontos und den Namen der Bank geben. Gewiss. Oh, verdammt. Ich muss die Vollmacht auf dem Schreibtisch des Doktors gelassen haben, damit er sie unterschreibt. Wir haben alles von der Praxis aus. Soll das ein Witz sein? Da haben Sie mich ganz schön angeschmiert, was? Für wie idiotisch halten Sie mich eigentlich? Immer mit der Ruhe, Frau. Ich sage Ihnen, das Formular liegt jetzt in diesem Augenblick auf dem Schreibtisch des Doktors. Ja, das sagen Sie. Woher soll ich wissen, dass Sie mir die Wahrheit sagen? Los, ziehen Sie Hut und Mantel an. Wir gehen gleich hin auf der Stelle. Dann können Sie sich selbst überzeugen. Ach, um Gottes Willen, um die Nachtzeit ist da abgeschlossen. Verdammt. Das stimmt. Wann fliegen Sie morgen? Mittags. Na dann, das lässt sich ja leicht machen. Fahren Sie morgen einfach auf dem Weg zum Flughafen vorbei. Haben Sie das Datum vergessen? Morgen ist Heiligabend, da ist kein Mensch da. Doch, es ist einer da. Ich weiß zufällig, dass Dr. Gilbert extra gesagt hat, er käme, um noch ein paar Arbeiten zu erledigen. Der Hausmeister ist da und die Praxis wird offen sein. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen glauben soll oder nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Mein Gott, wenn Sie so verdammt misstrauisch sind... Warum rufen wir dann nicht Dr. Gilbert an und sorgen dafür, dass das Haus heute Abend für uns aufgeschlossen wird? Dann können Sie den Scheck gleich haben, kein Problem. Nein, es ist spät. Ich muss mit dem Packen fertig werden. Sind Sie sicher, dass morgen offen ist? Habe ich doch gerade gesagt, oder? In Ordnung. Lassen wir es dabei. Sie sagen, Dr. Gilbert ist da? Jawohl. Das ist also erledigt? Dann sage ich auf Wiedersehen und gute Reise. Die arktischen Temperaturen hielten die ganzen Weihnachtsfeiertage über an. Eine Reihe von Büros und Geschäften in Klein- und Großstädten, einschließlich London, konnten ihren normalen Betrieb nicht wieder aufnehmen, obwohl der Straßenzustand sich nach letzten Informationen bessert. Die Temperaturen sind in den 5 Tagen auf einen Rekordtiefpunkt gesunken, in manchen Teilen des Landes bis zu 10 Grad unter dem Gefrierpunkt. Die Polizei rät den Autofahrern, äußerst vorsichtig zu fahren. Was ist das? Das Telefon, Davy. Nein. Geh du machen. Gilbert, privat? Ist das Mrs. Gilbert? Am Apparat? Kriminalinspektor Mitchell. Hä? Tut mir leid, Sie zu stören, aber ich möchte gern mit Ihrem Mann sprechen. Polizei? Ja, was ist denn passiert? Was Schlimmes mit der Familie? Nein, Mrs. Gilbert, nichts dergleichen, nichts Persönliches, meine ich. Tut mir leid, wenn ich Sie verwirrt habe. Kann ich kurz mit dem Doktor sprechen? Ja, selbstverständlich. Einen Augenblick, bitte. Hallo, hier Dr. Gilbert. Hier Kriminalinspektor Mitchell. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sofort in Ihre Praxis kommen könnten. Aber warum? Was ist denn geschehen, Inspektor? Warum so dringend? Ja, schlechte Nachrichten, fürchte ich, Sir. Wenn ich recht verstehe, war Miss Jarvis bei Ihnen als Vorzimmerdame angestellt. War? War angestellt? Wollen Sie da damit sagen, dass etwas... Ja, ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Hausmeister die Dame tot vorfand, als er heute Morgen das Haus aufschloss. Tot? Miss Jarvis tot? Ja, Miss Sir. Jarvis, nein. Ja, aber wie ist denn das passiert? Wenn Sie direkt in die Praxis kommen könnten, Sir, Ich glaube, das wäre am besten. Die Straßen sind mittlerweile einigermaßen frei. Ich kann das gar nicht fassen. Ja, tut mir leid, Sir, so etwas kommt vor. Wie schnell können Sie hier sein? Ja, ich komme sofort. Gut, Sir, fahren Sie vorsichtig. Stellenweise ist noch Glatteis. Ja. Kriminalinspektor Mitchell, Sir. Das ist ja eine schreckliche Nachricht, Inspektor. Wie? Wann ist es geschehen? Hier können wir nicht reden, Sir. Gehen wir in Ihre Praxis? Ja, natürlich, Inspektor. Ja, warum die Treppe? Meine Praxis ist im 5. Stock. Können wir nicht einen Aufzug nehmen? Ich fürchte, nein, Sir. Er ist besetzt. Besetzt? Richtig, Sir. Wir haben von der Leichnam gefunden. Es darf nichts verändert werden, bis der Polizeiarzt hier war. Keine Kondition mehr. Arzt, hilf dir selbst. Arzt, hilf dir. Ach so, ich verstehe schon. Also, so, da sind wir. Ja, treten Sie ein, bitte. Danke. Das hier, das ist das Büro von Miss Jarvis. Vielleicht gehen wir besser mal erstmal in mein Sprechzimmer. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben, Sir, möchte ich mich erst hier ein wenig umsehen. Natürlich, wie Sie möchten, Inspektor. Ja. Nichts, Sir. Scheint alles in Ordnung zu sein. Das war ja ein Schock. Ich kann verstehen, dass sie das alles sehr mitgenommen hat. Setzen Sie sich. Dankeschön. Können Sie mir denn schon sagen, was denn nun genau passiert ist? Tja, bis jetzt können wir sehr wenig sagen. Wir bekamen heute Morgen um 8 Uhr einen Anruf vom Hausmeister des Gebäudes. Er teilte uns mit, dass er in der Früh, als er das Haus aufschloss, ihre Vorzimmerdame im Aufzug fand, augenscheinlich tot. Er versuchte es mit Wiederbelebungsversuchen ohne Erfolg. Es sieht so aus, als läge sie seit Freitagabend vergangener Woche darin und da heute... Freitagabend, sagen Sie? Jawohl, Sir. Aber wie haben Sie denn die Todeszeit so genau feststellen können? Sie haben doch gesagt, der Polizeiarzt hat sie noch nicht untersucht. Ja, sie hatte die Abendausgabe der Zeitung vom Freitag bei sich. Ach. Wenn sie also die Praxis am Freitagnachmittag verlassen hat, muss sie am selben Abend später noch einmal zurückgekommen sein, bevor das Haus abgeschlossen wurde. Ja, verstehe. Was ich nicht verstehe, ist... warum sie in die Praxis zurück wollte. Ich frage mich, ob der Brief, den wir in ihrer Handtasche gefunden haben, zu einer Klärung beiträgt. Was für ein Brief? Ja, hier ist er, Sir. Wie Sie sehen, ist er an Sie gerichtet. Ach so. Danke. Sie hat ihre Kündigung eingereicht. Hier, lesen Sie selbst. Datiert vom 23. Dezember. Auch wieder Freitag. Tja. Gab es vorher Hinweise, dass sie die Absicht hatte, das zu tun, Sir? Nein, überhaupt keine. Es kommt vollkommen überraschend für mich. Wir dürfen natürlich keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber vielleicht erklärt der Brief, weshalb sie an dem Abend zurückkam, um ihn abzugeben, nämlich. Das könnte sein, obwohl... Obwohl, Sir? Na ja, die Eile war nicht nötig. Sie fuhr für 3 Wochen weg. Sie hätte die Kündigung mit der Post schicken können. Wollen Sie damit sagen, sie könnte an dem Abend aus einem anderen Grund zurückgekommen sein? Na, ich sage nur, dass ich genauso im Dunkeln tappe wie Sie, Inspektor. Ich weiß es nicht. Vielleicht hatte sie versehentlich ihren Pass im Büro liegen lassen und ist deswegen zurückgekommen. Ich weiß es einfach nicht. Ja, Pass, Reisechecks, alle diese Dinge waren in ihrer Handtasche. einschließlich einer Flugkarte erster Klasse nach Zürich. Ja, ja, ich wusste, dass sie am Samstag in die Schweiz fliegen wollte, um dort ihren Weihnachtsurlaub zu verbringen. In ihrer Hand hielt sie eine Flasche mit diesen Tabletten, als hätte sie sie gerade einnehmen wollen. Kennen Sie die, Doktor? Mal sehen. Das Nitroglycerinnitrat. Ja, Nitroglycerinnitrat. Das hat mein Vater immer genommen. Er hatte es am Herzen. Ich frage mich, ob sie vielleicht mit einem Herzanfall zusammengebrochen ist. Und wenn wir annehmen, dass die Frau tatsächlich unter Herzbeschwerden litt, dann wäre starke Kälte tödlich gewesen. Ja, nicht? Ja, ja, wäre sie. Wissen Sie, ob sie tatsächlich ein Herzleiden hatte, Doktor? Weiß ich nicht. Ich war aber auch nicht ihr behandelnder Arzt. Sie hatte also keinen Grund, mir davon zu erzählen. Sie hat nie geklagt, nie krank gefeiert oder so etwas? Miss Jarvis? Sehr selten. Ich erinnere mich sogar nicht mal mehr, wann sie zuletzt einen freien Tag hatte. Ja, wir müssen das Ergebnis der Obduktion abwarten, aber offenbar hat sie 5 Nächte im Aufzug gelegen. Dabei hatten wir die kältesten Tage des Jahres. Da könnte es ein Fall von Unterkühlung sein. Und das zusammen mit ihrer Herzschwäche. Was meinen Sie, Doktor? Wie? Ja. Und Sie könnten recht haben. Diese arktischen Temperaturen können einen Menschen umbringen. Vermutlich war die Heizung während der Feiertage abgestellt. Das hat mir der Hausmeister bestätigt, Sir. Wissen Sie, ob sie Verwandte hatte, Sir? Sie hat nie von welchen gesprochen. Ihre Eltern sind tot, das hat sie mir erzählt. Soweit ich weiß, lebte sie allein. Keine Beziehungen, Liebhaber, so etwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Die Weinkarte, Sir. Danke. Jean, was möchtest du trinken? Och, Chablis, glaube ich. Aber bitte nur eine halbe Flasche. Ich bin nämlich mit dem Auto. Also, eine halbe Flasche Chablis. Den 79er? Ja, bitte. Richtig blass siehst du aus, Levi. Es muss ganz schön schrecklich für dich gewesen sein. Es war so. Oder ist es eigentlich immer noch? Was genau ist denn passiert? Ich kann dir nur sagen, was die Polizei mir erzählt hat. Als der Hausmeister heute Morgen das Gebäude aufgeschlossen hat, fand er sie tot im Aufzug. Da lag sie anscheinend seit Freitagabend. Bei ihr fand man eine Flasche mit Herztabletten. Nitroglycerinnitrat. Man nimmt an, dass sie einen Herzanfall hatte. Ist nicht zu glauben. Ja, wenn das der Fall ist, könnte es sein, dass die bittere Kälte sie getötet hat. Ich glaube langsam, ich hoffe, es war ein Herzinfarkt. Du hoffst? Na ja, der Gedanke, dass sie da gefangen saß, sich nicht bewegen konnte und leiden musste, das ist mir unerträglich. Wenn sie schon sterben musste, dann hoffentlich schnell und plötzlich. Armer David. Warum sagst du das jetzt? Du erzählst mir das zwar alles, aber irgendwie ist es, als könntest du es selbst kaum glauben. Na, natürlich kann ich es kaum glauben. Miss Jarvis schien so... Ja, sie schien unverwüstlich zu sein. Ja, meins, Sir. Danke. Na, ist gut. Ich schenke selber ein. Wie Sie wünschen, Sir. So habe ich es nicht gemeint. Na, was zum Teufel hast du denn gemeint? Lieber werd nicht böse. Ich weiß, dass du einen aufreibenden Morgen hattest. Das kannst du laut sagen. Es ist nur, irgendwie erzählst du mir das alles und dabei denkst du im Inneren an etwas anderes. An eine andere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich weiß nicht. Ach, lass mal. Praxis, Dr. Gilbert. Hallo, Doktor. Joe hier, Joe Burrows. Ach, Sie, Joe. Ich habe mehrmals versucht, Sie anzurufen. Ja, ich weiß, hatte viel zu tun. Wissen Sie, mehr als sonst. Ja, ich muss mit Ihnen sprechen. Deshalb rufe ich Sie an, mein Freund. Meine Frau und ich geben eine Party. Meine Frau haben Sie ja schon mal kennengelernt, was? Eine Neujahrsfeier. Und wir möchten Sie und Ihre Frau einladen. Wir haben doch was zu feiern. Aber Joe, ich wollte eigentlich gerne mit Ihnen alleine... Ein schönes, langes, gemütliches Plauderstündchen, ja? Ja, geht es nicht... Sie platzen vor Neugier, alle Neuigkeiten zu erfahren. Also, bis morgen Abend dann. Ein bisschen viel gewühlt, David. Ach, so viele Leute. Schade, ich kenne kaum jemanden. Ach, das geht den meisten so. Das ist immer dasselbe bei solchen Veranstaltungen. Hallo, ihr beiden. Ich habe euch überall gesucht. Habt ihr schon gegessen? Nina, kümmere dich bitte um Mrs. Silbert und besorge ein bisschen was zu essen. Der Doktor und ich wollen in der Bibliothek in Ruhe was trinken. Ja. Kommen Sie bitte. Kommen Sie mit, Mrs. Chilworth. Ich freue mich sehr, dass Sie und Ihr Mann heute haben kommen können. Wir freuen uns auch. Dass die Einladung ein bisschen kurzfristig, fürchte ich. Joe wollte nicht zu verstürzen für den Fall, dass sein Name in der Ehrenliste zu Neujahr nicht auftaucht. Er ist wirklich aber geworden. Donnerwetter, Sie haben aber enorm viele Bücher hier, Joe. Haben Sie die alle gelesen? Sie machen wohl Witze. Wann komme ich schon zum Lesen? Meine Zeit reicht gerade für die Financial Times. Na kommen Sie, trinken Sie erst mal einen Whisky. Wir sind nicht hier, um über Literatur zu diskutieren. Sicherlich. Sagen Sie, wenn es genug ist. Genug, danke. Sie trinken nichts? Ja, ich habe mein Quantum für heute. Ich weiß, wann ich aufhören muss. Also, ich schätze, Sie sind ganz erpicht auf meine Story. Das können Sie wohl sagen. Wie lief übrigens das Verhör bei der Polizei? Ich wusste ja nichts. Und weiß immer noch nichts. Das heißt... Wenn nicht der Inspektor mit seiner Theorie recht hat. Und was ist das für eine? Dass sie am Freitagabend zurückkam, um ihre Kündigung abzugeben und im Aufzug zusammenbrach. Mit Herzinfarkt oder etwas Ähnlichem. Die Herztabletten, die man bei ihr fand, bestätigen diese Theorie. Nitroglycerinnitrat. Ah ja, die guten alten Tabletten. Das ist mir im Nachhinein eingefallen. Hat was Genialisches, glaube ich. Sie meinen, die stammen von Ihnen? Natürlich. Die nehme ich schon seit Jahren. Angina pectoris, auch nichts Ernstes. Ich passe drauf auf. Obwohl ich zugeben muss, dass die kleine Übung mit der verstorbenen Miss Jarvis mein Herz hat schneller schlagen lassen. Das gute alte Adrenalin hat den Blutdruck bis zum Zerplatzen gesteigert. Bitte, Joe, fangen Sie am Anfang an und erzählen Sie mir genau, was passiert ist. Ja, deshalb sind wir hier, oder nicht? Also, zuallererst habe ich ein kleines Büro im 6. Stock gemietet, direkt über Ihrer Praxis. Mit einem kurzfristigen Mietvertrag, 3 Monate Mietvorauszahlung. Das habe ich getan, um mich mit den Örtlichkeiten und Gewohnheiten im Haus vertraut zu machen. Ja, mit der Zeit ist mir das auch gelungen. So habe ich entdeckt, dass der Hausmeister jeden Tag um Punkt 1 Uhr mit seinem Mittagbrot in die Bowbells Tavern geht und bis 2:30 nicht wieder auftaucht. Deshalb war es ziemlich unkompliziert, mir seine Schlüssel zu beschaffen und einen Zweitschlüssel für die Haustür anfertigen zu lassen. Ja, aber na, keine Fragen. Sie werden schon sehen, warum. Und an dem Freitagabend ging ich zur Wohnung von Miss Jarvis, ganz in der Nähe ihrer Praxis übrigens. Ich habe ihr ein Angebot gemacht. Erzählen Sie. Ja, was zum Teufel tue ich denn die ganze Zeit? Ich habe ihr eine einmalige Pauschale angeboten in bar. Friss oder stirb. Wie viel? 100.000 Pfund. Schön clever, Joe. Danke, mein Lieber. Ich habe sie auch rumgekriegt, in einem Brief an Sie zu kündigen. Dann nahm ich meine Brieftasche, um ihr die Vollmacht für das Schweizer Konto zu geben. Und dann, sieh da. Was meinen Sie? Sie hatten es in Ihrem Büro gelassen. In Ihrem Büro, Freund, in Ihrer Praxis. Vergessen Sie nicht, wir stecken da zusammen drin. Auch wenn Sie der stille Teilhaber sind. Um es kurz zu machen, ich habe ihr erzählt, sie seien am nächsten Morgen in der Praxis und da ihr Flug erst mittags ginge, hätte sie reichlich Zeit, es dann abzuholen. Ach, deshalb der Zweitschlüssel für die Haustür. Es wird Samstagmorgen, und sie kommt. Ich bin natürlich zuerst da, habe die Tür aufgeschlossen und den Strom eingeschaltet. Dann habe ich meine Augen an die Anzeigentafel im Keller geheftet. Was ist Anzeigentafel im Keller? Für den Aufzug, Mann, für den Aufzug. Ich wusste, dass sie nicht die unzähligen Treppen bis zum fünften Stock hinaufsteigen würde. Sie hatte es zu eilig, an die versprochenen 100.000 zu kommen. Und dann, Hokus Pokus, zwischen dem dritten und vierten Stock. Na, warten Sie. Sagen Sie es mir. Mir ist es lieber, Sie sagen es. Habe ich den Strom abgestellt. Lieber Gott. Zwischen dem dritten und dem vierten Stock. Ich habe ihm gesagt, keine Gewalt. Und dann haben Sie sie da stehen gelassen. Über die ganzen Feiertage. 4 Tage und 5 Nächte. Sie stellen ganz schön dumme Fragen. Aber Sie haben gesagt, sie ist am Samstagmorgen ins Büro gegangen. Und doch hatte sie die Zeitung von Freitagabend bei sich. Das ist richtig. Die habe ich dahin getan. Ja, aber sie jetzt haben... halten Sie den Mund und lassen Sie mich zu Ende erzählen. Am folgenden Mittwochmorgen, vergessen Sie nicht, ich hatte immer noch den Zweitschlüssel, bin ich rechtzeitig vor dem Hausmeister ins Haus gegangen. Ich habe den Strom eingeschaltet und den Aufzug ins Erdgeschoss geholt. Dann habe ich überprüft, wie man so sagt, ob alles nach Plan verlaufen war. Sie meinen, Sie haben nachgesehen, ob sie auch wirklich tot war? Bravo! Gratuliere! Endlich kapieren Sie. Ich hatte die Freitagszeitung mitgebracht, ließ sie bei ihr, habe ihr meine Tabletten in die Hand gedrückt, habe mich überzeugt, dass der Brief mit der Kündigung in ihrer Handtasche war, habe den Strom wieder abgestellt und alles abgeschlossen. Das war's. Den Rest wissen Sie. Ja. Den Rest weiß ich. Sagen Sie das doch nicht mit so einer finsteren Miene, Mann. Finden Sie nicht auch, dass es ein glänzender Plan war? Lief doch wie geschmiert. Kein Rocken, kein Stottern. Und? Keine Gewalt. Nur Mord. Mord? Wirklich? War's nicht Unterkühlung? Unfalltod? Verdammt, Sie sollten dankbar sein. Ich habe Sie vor Gott weiß was gerettet. Vor öffentlicher Schande, Verlust Ihres Lebensunterhalts und allem, was das nach sich zieht. Übrigens, hat Ihre Frau das mit Ihnen und Nina je rausgekriegt? Nein, nie. Na also, was wollen Sie noch mehr? Kann ich noch was zu trinken haben? Ach, hier sind Sie, Sir Joseph. Wir haben Sie überall gesucht. Nicht wahr, Nina? Sir Joseph. Hören Sie sich das an, Doktor. Sir Joseph Burroughs. Was, Nina? Ja, mein Lieber. Komm jetzt, es ist fast Mitternacht. Gleich läutet Big Ben das alte Jahr auf. Es war ja so scheußlich. Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Was, Doktor? Schönes neues Jahr euch allen. Doktor, Nina, schönes neues Jahr. Die schwersten Schneestürme, die es seit Jahren im Februar gab, haben gestern Nacht das Land heimgesucht. Sie verursachten ein allgemeines Chaos. Die Straßen sind übersät mit verlassenen Autos. Viele Fahrer sitzen noch in ihren Fahrzeugen fest. Bei der Polizei häufen sich besorgte Anfragen. Sie rät den Autofahrern, im Wagen zu bleiben, bis Hilfe kommt. David, du versuchst doch nicht heute Morgen in die Praxis zu fahren, oder? Mir bleibt nichts anderes übrig, fürchte ich. Ich habe einen Termin nach dem anderen. Und ich bin sicher, dass ein paar Patienten alles tun, um durchzukommen. Wie eigensinnig du manchmal sein kannst. Das ist das falsche Wort, meine Liebe. Diszipliniert. Und so schlecht können die Straßen ja auch gar nicht sein. Die Zeitung ist ja auch gekommen. So, also ich gehe mal schnell in die Garage und wärme das Auto vor. Ne? Du hast deinen Kaffee noch nicht getrunken. Ich komme gleich wieder. Nein. David! David, hör mal! Was ist denn? Hast du den Artikel über deinen Freund in der Zeitung gesehen? Welchen Freund? Na, den, bei dessen Neujahrsparty wir waren. Du weißt schon, Sir Joseph. Was, Boros? Er ist tot. Tot? Joe ist tot? Das gibt's doch nicht. Ja, hör dir das an. Gestern fand eine gerichtliche Untersuchung des Todes von Sir Joseph Burroughs, dem neu ernannten Baronet, statt. Sir Joseph wurde vor 3 Tagen tot am Steuer seines Wagens aufgefunden. Er war auf der Heimfahrt von einer Geschäftskonferenz. Sir Joseph ist wahrscheinlich ein weiteres Opfer der Schneestürme. Es war bekannt, dass Sir Joseph an Herzschwäche litt. Die bittere Kälte muss sich als tödlich für ihn erwiesen haben. Im Zeugenstand sagte Sir Josephs Arzt, was ihn an der Tragödie verwundere sei, dass Sir Joseph nicht die Herztabletten für seine Beschwerden bei sich gehabt hätte, auf die er seit Jahren angewiesen war und die ihm möglicherweise das Leben gerettet hätten. Der Urteilsspruch lautete: Tod durch Unfall. Nemesis, Nemesis, armer Kerl. Was hast du gesagt? Nichts. Armer Mann. Und er schien so stolz auf seinen neuen Titel zu sein. Da hat er nicht lange Freude dran gehabt. Nein, das hat er nicht. Hat er nicht, wirklich nicht. Sie hörten Mord ohne Gewalt, ein Kriminalhörspiel von Ray Shirley. Es sprachen Dr. David Gilbert, Gerd Baltus. Seine Frau Jean Gilbert, Gisela Claudius. Miss Jarvis, die Sekretärin, Anke Tegtmeier. Nina Burroughs, Veronika Bayer. Joe Burroughs, Edgar Ott. Und als Inspektor Mitchell, Werner Eichhorn. Die Übersetzung aus dem Englischen besorgte Karin Graf, die Musik machte Reinhard Fürchow, die Technik lag bei Franz-Peter Esser und Petra Skolarikis, die Regieassistenz bei Gitta Lehnen, die Regie hatte Hein Brühl und dieses Hörspiel lief erstmals am 12. Mai 1984. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Ein Stück aus der Sendereihe Krimi am Samstag, die es heute noch gibt. Doch, meine Damen und Herren, schalten Sie Ihr Gerät noch nicht ab. Verweilen Sie noch einen Augenblick an Ihren Lautsprechern. Denn ich möchte Ihnen schnell noch was erzählen. Sie sind ganz schön zynisch, Mr. Burroughs. Joe, Mann, Joe. Das war noch einmal Gerd Baltus im Hörspiel als Dr. Gilbert. Doch wer spielte diesen Joe? Aber ich bin ein einfacher Mann und spreche offen mit Ihnen. Das ist die Stimme des Schauspielers Edgar Ott. Joe Burroughs ist mein Name. Die Benjamin-Blümchen-Fans unter Ihnen haben ihn sicher sofort erkannt. Edgar Ott sprach den Hörspielelefant seit 1977 bis zu seinem Tod 1994. Ott war Berliner und seit Mitte der 50er Jahre Stammsynchronschauspieler im Westteil der Stadt. Mein Name ist Theo Kojak. Es ist interessant, wie sachlich man dem Tod gegenüber werden kann. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei der Polizei. Es war ein Autounfall. Eine der bekanntesten Synchronrollen des Edgar Ott. Theo Kojak, Polizeileutnant in New York. Telly Savalas spielte diese Figur der Serie Einsatz in Manhattan. Aber bevor wir den Mordfall Marcus Nelson zu den Akten legen konnten, sollte das oberste Gericht ins Wanken geraten, sollten die Gesetze des Landes sich ändern, sollte sich das Land in 2 Lager spalten. Edgar Ott als Theo Kojak seine ersten Worte. 1973 startete Einsatz in Manhattan bei CBS. Ein Jahr später kam sie schon ins erste deutsche Fernsehen. Was mich betrifft, nun ja, ich sollte von da an meinen Nächsten, meine Stadt, mein Land und mich selbst mit anderen Augen sehen. Diese erste Folge von Einsatz in Manhattan erzählte noch eine wahre Geschichte, wie Norbert Langer zu Beginn erklärte. Der Film, den Sie jetzt sehen werden, beruht auf Tatsachen. Doch dann kamen bis 1978 117 frei erfundene Fälle in 5 Staffeln. Wie so oft bei 70er-Jahre-US-Serien liefen nicht alle Folgen bei uns. Ein paar wenige wurden 1998 nachgeliefert. Da sprach dann Christian Rode, Telly Savalas. Die Stimme von Edgar Ott wiederum ist meiner Generation natürlich aus Disney-Filmen wohlbekannt. Und Sie singen jetzt bitte sofort hier mit. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und schmeiß die blöden Sorgen über Bord. Denn wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches greif zu, sonst nimmt es dir ein anderer fort. Ja, das ist Edgar Ott als Balu, der Bär im Dschungelbuch 1967. Er sang und sprach später auch noch den Küchenchef Tony in Susi und Strolch, den Straßenkater Thomas O'Malley in Aristocats, Little John in Robin Hood, Professor Rattenzahn in Basil, der große Mäusedetektiv und den Meereskönig Triton in Ariel, die Meerjungfrau. Herrlich und nur eine Musik ist schöner. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast, immer donnerstags zur Stelle, wo immer Sie Podcasts empfangen möchten, aber vorab nur in der ARD-Audiothek. Und sollten Sie jetzt sofort einen weiteren Kriminalfall mit Gerd Baltus lösen wollen, dann empfehle ich Ihnen Mord erster Klasse, ein feiner Radio-Oldie von 1972. John le Carré hat ihn geschrieben. Es ist einer seiner Fälle des Agenten George Smiley. Und dieser Smiley wird in dieser NDR-Produktion von Klaus Schwarzkopf gespielt. Mord erster Klasse im Krimi-Podcast Auf der Spur, hier nebenan in der Audiothek. Und das von mir vorhin erwähnte Sherlock-Holmes-Hörspiel mit Gerd Baltus heißt Das Musgrave-Ritual. Und das steht ebenfalls in der Audiothek unter Aus der Chronik des Dr. Watson im Sherlock-Holmes-Feed mit den Klassikern aus dem Bayerischen Rundfunk. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage? Ganz bestimmt. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.